Peristaltischer Reflex. Auf dem Weg der Nahrung durch den Körper werden kontinuierlich Schleimhautzellen mechanisch stimuliert. Diese enterochromaffinen Zellen schütten daraufhin den Botenstoff Serotonin aus, was die Aktivierung der peristaltischen Schaltkreise unterstützt. Auf diese Weise bewirken auch Reize im Darminneren, luminal, das Zusammenziehen und das Entspannen der Darmmuskulatur, peristaltischer Reflex. Der Darm besteht aus zwei verschiedenen Muskelschichten, einer ringförmigen und einer längs verlaufenden. Häufig arbeiten sie gegenläufig, da bei einem Zusammenziehen der Ringmuskulatur die Längsmuskulatur weiter wird. Beide können aber unter bestimmten Bedingungen auch gleichzeitig kontrahieren oder relaxieren. Die synchrone Aktivität ist im Dickdarm häufiger als im Dünndarm. In welchem Rhythmus sich der Verdauungstrakt bewegt, das bestimmen die Entladungen von spezialisierten Schrittmacherzellen. Die Vorwärtsbewegung der Nahrung im Verdauungssystem selbst aber steuern Zellen des enterischen Nervensystems. Dabei kommt es zu unterschiedlichen Bewegungen. Der Abwärtstransport erfolgt durch nacheinander aktivierte und koordinierte Schaltkreise. Der Nahrungsbrei dehnt bei seiner Passage die Darmwand und wirkt dabei auf Mechanorezeptoren. Diese aktivieren daraufhin erregende und hemmende Nervenzellen. Die Erregenden sorgen dafür, dass sich an der Stelle der Dehnung und davor die Muskulatur zusammenzieht. Die hemmenden Nervenzellen entspannen die Muskulatur in der Region hinter der Dehnung, also Richtung Ausgang. Im Gegensatz dazu entstehen kurzstreckige ringförmige Kontraktionswellen, bei denen sich Bereiche nach offenbar chaotischem Muster einschnüren. Dabei wird der Nahrungsbrei an vielen Stellen durchgeknetet und vermischt, sodass der Darm Nährstoffe und Wasser resorbieren kann. Diese gegensätzlichen Reflexantworten der Muskulatur spielen sich jeweils entlang weniger Zentimeter ab. Sie garantieren den von oben nach unten gerichteten Ablauf der Bewegungen und damit auch den Transport der Nahrung in diese Richtung. Viele dieser kleinen Schaltkreise, jeder bestehend aus Hunderten von Sensoren, hemmenden und erregenden Motoneuronen, müssen auf dem Weg durch den Körper nacheinander aktiviert werden. Dazu bedarf es der ordnenden Hand von Interneuronen, Vermittlern, die solche peristaltischen Schaltkreise wie auf einer Perlenkette aufgereiht verbinden. Ihr Vorhandensein ist ein Zeichen jedes hochentwickelten Nervensystems. Wenn der Magen knurrt. Auch im nüchternen Zustand ist der Verdauungstrakt periodisch in Bewegung. In einer Abfolge von Muskelkontraktionen, die vom Magen über den gesamten Dünndarm und Teile des Dickdarms reichen. Man bezeichnet dies etwas kompliziert als interdigestiven migrierenden Motorkomplex. Gemeint ist der Bewegungsablauf zwischen den Essenszeiten. Anfangs, Phase 1, ruht der Magen-Darm-Trakt weitgehend. Dann setzen in unregelmäßigen Abständen Kontraktionen ein, Phase 2. Diese kulminieren schließlich in heftigen Bewegungen, Phase 3, die wie Besenstriche den gesamten Verdauungstrakt durchfegen, um ihn von Nahrungsresten zu reinigen. Man nennt diesen Vorgang passenderweise den Housekeeper des Darms. Übrigens sind es diese Putzwellen, die wir als Magenknurren wahrnehmen, da dabei Luft durch den Magenausgang gepresst wird und Turbulenzen entstehen. Der gesamte Prozess dauert bis zu 1,5 Stunden und wiederholt sich, solange nichts gegessen wird. Dieses Muster ändert sich schlagartig, wenn der Magen gefüllt wird. Nervenrezeptoren nehmen die Dehnung der Magenwand wahr, das wichtigste periphere Signal der Sättigung. Aber auch die Bestandteile der Nahrung werden registriert. War das Essen sehr fett oder nur unzureichend durch Kauen zerkleinert, dann wird der Verdauungsvorgang gebremst, bis der schwerer verdauliche Inhalt von der Magensäure genügend zersetzt und von der Muskulatur so klein gemahlen ist, dass er den Magen verlassen kann. Sanfte und langsame Stoßbewegungen pressen dann den Inhalt portionsweise in den Dünndarm. Pro Minute sind es im Schnitt 3 Wellen, die durch den Magen laufen. Im Dünndarm wird der Nahrungsbrei anschließend durch Kontraktion der glatten Muskulatur vorwärts bewegt. Nicht allzu schnell, denn hier findet der wichtigste Teil der Verdauung statt. Die Aufnahme von Kohlenhydraten, Fett, Eiweiß, Vitaminen, Mineralstoffen, etwa Salzen, und Wasser. Je nach Zusammensetzung der Nahrung dauert es 2 bis 10 Stunden, bis die Nahrung den Dickdarm erreicht und kann auch von Mensch zu Mensch variieren. Kneten und Mischen. Der Dickdarm hat ein völlig anderes Bewegungsmuster. Den größten Teil des Tages verbringt er mit sanftem Kneten und Mischen, denn hier geht es darum, die Reste der Nahrung möglichst effizient aus dem Körper zu transportieren, vorbei an Billionen Bakterien, die daran arbeiten, auch noch das Letzte an Energie herauszuholen. Dabei werden Ballaststoffe verstoffwechselt, die der menschliche Körper selbst nicht verwenden kann. Gleichzeitig dienen die rhythmischen Kontraktionen dazu, den Darm von den Gasen zu befreien, die durch den Stoffwechsel der Bakterien entstehen. Außerdem nimmt der Darm beim Eindicken des Stuhls etwa 1 Liter Flüssigkeit auf. Weitere 8 Liter, 2 Liter über die Nahrung, der Rest sind ausgeschüttete Säfte, waren zuvor schon im Dünndarm wieder aufgenommen worden. Ein fast perfektes Recyclingprinzip. Nur 1% der vom Körper aufgenommenen oder produzierten Flüssigkeit geht mit dem Stuhl verloren. Mehrfach täglich, oft direkt nach Nahrungsaufnahme, reagiert der Darm mit Massenbewegungen über lange Strecken. Ein Beispiel ist der gastrokolische Reflex. Der Darminhalt wird Richtung Anus getrieben, häufig tritt dabei Stuhldrang auf. 24 bis 72 Stunden kann es dauern, bis Nahrung den gesamten Darm durchlaufen hat und die Reste als Kot entleert werden. Transportschwierigkeiten. Wenn die Bewegung des Darms nicht mehr richtig funktioniert, ist das lebensgefährlich. Das kann zum Beispiel nach einer Bauchoperation der Fall sein, wenn es zu einem sogenannten Verschluss, postoperativer Ileus, kommt. Dann führen fehlgesteuerte Fresszellen, Makrophagen, zuständig für die Immunabwehr, zu einer Entzündung, die sich ausbreitet und die Nerven lahmlegt. Der Darm wird immer langsamer, der Muskeltonus und die Beweglichkeit brechen zusammen. Darüber hinaus wird der Sympathikusnerv durch die Entzündung hyperaktiv und lähmt über seinen Botenstoff Noradrenalin zusätzlich die Bewegungen. Um den Darm in Bewegung zu halten, lässt man deshalb heute nach einer OP so bald wie möglich die Patienten wieder essen oder ernährt sie, wenn das nicht geht, über eine Sonde. Früher hatte man geglaubt, es wäre besser, ihren Darm so lange wie möglich in Ruhe zu lassen. Außerdem weiß man heute, dass schon seine Berührung zu einer Traumatisierung führen kann und ihn träge macht. Je mehr der Darm während der Operation mechanisch malträtiert wurde, desto schlimmer ist also die Lähmung. Minimalinvasive Methoden wie eine Bauchspiegelung schonen die sensiblen Bauchnerven. Gestörte Bewegungsmuster im Darm können zu einer ganzen Reihe von Symptomen führen. Um zum Beispiel herauszufinden, ob die Ursache chronischer Verstopfung eher eine Muskel- oder eine Nervenstörung ist, misst man bei den betroffenen Patienten durch Sonden die Motilität des Darms. Bevor man nämlich in ganz schlimmen Fällen den Dickdarm entfernt, könnte sich auf diese Weise herausstellen, dass die Störung gar nicht dort, sondern im Dünndarm liegt. Auch andere Nervenstörungen lassen sich mit Druckmessungen diagnostizieren und dann medikamentös gut behandeln. So führen manchmal Schluckstörungen zu Verdauungsproblemen oder Krämpfe der Speiseröhre verursachen herzinfarktähnliche Beschwerden, den nicht-kardialen Thoraxschmerz. Eine wichtige Frage ist bei jeder Untersuchung, wie sich die Nahrung über den Verdauungstrakt verteilt. Bei Diabetikern zum Beispiel gibt es eine Neuropathie, eine Nervenstörung, die nicht nur an Händen und Füßen auftreten kann, sondern auch im Bauch. Diese wird als autonome Neuropathie bezeichnet. Bei den Betroffenen entleert sich häufig der Magen nicht richtig, diabetische Gastroparese. Meist funktioniert auch die Housekeeper-Funktion des Dünndarms nicht und Bakterien können vom Dick in den Dünndarm aufsteigen. Dann vergären Kohlenhydrate und es kommt zu Blähungen, Bauchkrämpfen und dünnen Stühlen. Eine Entwicklungsstörung des Bauchhirns ist angeboren, Der Morbus-Hirschsprung. Jeder 5000. Säugling ist davon betroffen. Die Krankheit führt zu Lücken im Netz des Bauchhirns und in Folge zu Bewegungsstörungen des Darms. Die betroffene Region kann nicht mehr durch hemmende Nerven des Bauchhirns relaxen. Da sie aber noch vom Parasympathikus versorgt wird, zieht sich, vermittelt durch den Botenstoff Acetylcholin, die Darmmuskulatur zusammen. Oberhalb dieses Segments aber dehnt sich der Darm immer mehr mit der ankommenden Nahrung. Die Säuglinge bekommen einen riesigen Bauch. Das verkrampfte Segment muss entfernt werden. Empfindsame Nerven. Medikamente, das wissen all diejenigen, die viele davon einnehmen müssen, sind häufig die Ursache für Verdauungsprobleme, vor allem deshalb, weil sie die Beweglichkeit von Magen, Dünn- und Dickdarm verändern. Calcium-Antagonisten zum Beispiel, die zur Einstellung des Blutdrucks oder bei Herzinsuffizienz verschrieben werden, machen einen trägen Darm. Motilitätsstörungen verursachen auch Antidepressiva und Diabetesmedikamente, aber auch Levodopa gegen Parkinson oder Entwässerungsmittel, Beta-Blocker und Nitropräparate. Wenn die Bewegungsrhythmik der Verdauung gestört ist, kann das vielfache Folgen haben. Spritzt ein Zuckerkranker zum Beispiel nach einer Mahlzeit Insulin, dann kann er, wenn sich der Magen nicht koordiniert entleert hat, plötzlich zu viel oder auch zu wenig Insulin im Blut haben. Als Folge wird er hypo- oder hyperglykämisch. Zuckerkranke Patienten, die sich sehr schwer einstellen lassen, werden deshalb an die Gastroenterologie überwiesen, um zu prüfen, ob es sich bei ihrem Problem um eine Motilitätsstörung handelt. Die unterschiedlichen Motilitätsmuster des Darms sind noch nicht alle im Einzelnen verstanden. Michael und seine Mitarbeiter haben zum Beispiel gezeigt, wie unterschiedlich Nahrungsbestandteile wie Glucose, Casein oder Ölsäure weitertransportiert werden, nach charakteristischen Mustern. Grund dafür sind Rezeptoren in der Darmwand, die spezifisch auf unterschiedliche Nährstoffe reagieren. Vielleicht hilft das irgendwann, Nahrung besser als heute zur gezielten Therapie von Krankheiten zu nutzen.